Nur diejenigen können Folge leisten, die zuhören. Die Toten aber wird Allah auferwecken. Hierauf werden sie zu ihm zurückgebracht. Und sie sagen, wenn ihm doch ein Zeichen von seinem Herrn offenbart worden wäre. Sag, gewiss Allah hat die Macht, ein Zeichen zu offenbaren, aber die meisten von ihnen wissen nicht. Es gibt kein Tier auf der Erde und kein Vogel, der mit seinen Flügeln fliegt, die nicht Gemeinschaften wären gleich euch. Wir haben im Buch nichts vernachlässigt. Hierauf werden sie zu ihrem Herrn versammelt. Und diejenigen, die unsere Zeichen für Lüge erklären, sind taub und stumm in Finsternissen. Wen Allah will, den lässt er in die Irre gehen, und wen er will, den bringt er auf einen geraden Weg. Sag, was meint ihr wohl? Wenn die Strafe Allahs über euch kommt oder die Stunde über euch kommt, werdet ihr dann einen anderen anrufen als Allah? So antwortet, wenn ihr wahrhaftig seid. Nein, vielmehr ihn werdet ihr anrufen. Dann wird er das hinwegnehmen, weswegen ihr ihn anruft, wenn er will, und ihr werdet vergessen, was ihr ihm beigesellt. Wir haben ja schon zu Gemeinschaften vor dir Gesandte gesandt und über sie Not und Leid kommen lassen, auf dass sie unterwürfig flehen mögen. Wenn sie doch nur, als unsere Gewalt über sie kam, unterwürfig gefleht hätten. Aber ihre Herzen verhärteten sich, und der Satan schmückte ihnen aus, was sie zu tun pflegten. Als sie dann vergaßen, womit sie ermahnt worden waren, öffneten wir ihnen die Tore zu allen Dingen. Als sie dann froh waren über das, was ihnen gegeben worden war, ergriffen wir sie plötzlich. Da waren sie zugleich verzweifelt. So soll die Rückkehr der Leute sein, die Unrecht taten, abgeschnitten sein. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Sag, was meint ihr, wenn Allah euer Gehör und euer Augenlicht wegnehme und eure Herzen versiegelte? Wer ist der Gott außer Allah, der es euch zurückgeben könnte? Schau, wie wir dir die Zeichen verschiedenartig darlegen. Dennoch wenden sie sich hierauf ab. Sag, was meint ihr wohl, wenn Allahs Strafe plötzlich oder offen über euch kommt? Wer wird dann vernichtet außer dem ungerechten Volk? Wir senden die Gesandten nur als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen. Wer also glaubt und Besserung bringt, über die soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Denjenigen aber, die unsere Zeichen für Lüge erklären, wird die Strafe widerfahren dafür, dass sie zu freveln pflegten. Sag, ich sage nicht zu euch, ich besäße die Schatzkammern Allahs, und ich weiß auch nicht das Verborgene, und ich sage nicht zu euch, ich sei ein Engel. Ich folge nur dem, was mir eingegeben wird. Sag, sind etwa der Blinde und der Sehende gleich? Denkt ihr denn nicht nach? Und warne damit diejenigen, die befürchten, dass sie zu ihrem Herrn versammelt werden. Sie haben außer ihm weder Schutzherrn noch Fürsprecher, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Und weise nicht diejenigen ab, die morgens und abends ihren Herrn anrufen im Begehren nach seinem Angesicht. Dir obliegt in keiner Weise, sie zur Rechenschaft zu ziehen, und ihnen obliegt in keiner Weise, dich zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn du sie abwiesest, dann würdest du zu den Ungerechten gehören. Und so haben wir die einen von ihnen durch die anderen einer Prüfung unterzogen, so dass sie sagen, hat Allah diesen da aus unserer Mitte eine Wohltat erwiesen? Weiß nicht Allah am besten über die Dankbaren Bescheid? Und wenn diejenigen, die an unsere Zeichen glauben, zu dir kommen, dann sag, Friede sei auf euch. Unser Herr hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Wer von euch in Unwissenheit Böses tut, aber danach dann bereut und es wieder gut macht, so ist er allvergebend und barmherzig. So legen wir die Zeichen ausführlich dar, damit sich der Weg der Übeltäter klar zeigt. Sag, mir ist verboten worden, denjenigen zu dienen, die ihr anstatt Allahs anruft. Sag, ich folge nicht euren Neigungen, ich würde sonst nämlich fürwahr abirren und würde nicht zu den Rechtgeleiteten gehören. Sag, ich halte mich an einen klaren Beweis von meinem Herrn, während ihr ihn der Lüge bezichtigt. Ich verfüge nicht über das, was ihr zu beschleunigen wünscht. Das Urteil gehört allein Allah. Er berichtet die Wahrheit und er ist der Beste derer, die entscheiden. Sag, wenn ich über das verfügen würde, was ihr zu beschleunigen wünscht, wäre die Angelegenheit zwischen mir und euch wahrlich schon entschieden. Allah weiß am besten über die Ungerechten Bescheid.